Er gießt am Eingang rechts. Ist niemand da zu leuchten? Rührt sich keiner von allen diesen Schuften? Kann das Volk mir keine Zucht annehmen? Elektra nimmt die Fackel aus dem Ring, läuft hinunter ihm entgegen, neigt sich vor ihm. Ägist erschrickt vor der wirren Gestalt im zuckenden Licht, weicht zurück. Was ist das für ein unheimliches Weib? Ich habe verboten, dass mir ein unbekanntes Gesicht in die Nähe kommt. Erkennt sie. Was, du? Wer heißt dich mir entgegengehen? Elektra, darf ich nicht leuchten? Ägist, nun, dich geht die Neuigkeit ja doch vor allen an. Wo finde ich denn die fremden Männer, die das von Orest uns melden? Elektra, drinnen? Eine liebe Wirtin fanden sie vor und sie ergessen sich mit ihr. Ägist, und melden also wirklich, dass er gestorben ist. Und melden so, dass nicht zu zweifeln ist. Elektra, o Herr, sie melden's nicht mit Worten bloß, nein, mit leibhaftigen Zeichen, an denen auch kein Zweifel möglich ist. Ägist, was hast du in der Stimme? Und was ist in dich gefahren, dass du nach dem Mund mir reden willst? Was taumelst du so hin und her mit deinem Licht? Elektra, es ist nichts anderes, als dass ich endlich klug ward und zu denen mich halte, die die Stärkern sind. Erlaubst du, dass ich voran dir leuchte? Ägist, bis zur Tür. Was tanzest du? Gib Obacht! Elektra, indem sie ihn wie in einem unheimlichen Tanz umkreist, sich plötzlich tief bückend. Hier, die Stufen, dass du nicht fällst. Ägist an der Haustür. Warum ist hier kein Licht? Wer sind die dort? Elektra, die sind's, die in Person dir aufzuwarten wünschen, Herr. Und ich, die oft durch freche, unbescheidene Nähe dich störte, will nun endlich lernen, mich im rechten Augenblick zurückzuziehen. Ägist geht ins Haus, eine kleine Stille, dann Lärm drinnen. Sogleich erscheint Ägist an einem kleinen Fenster rechts, reißt den Vorhang weg, schreit, helft, Mörder, helft dem Herrn, Mörder, Mörder. Er wird weggezerrt. Hört mich denn niemand, hört denn niemand. Noch einmal erscheint sein Gesicht am Fenster, Elektra reckt sich auf. Agamemnon, hört dich. Ägist wird fortgerissen. Elektra steht, furchtbar atmend, gegen das Haus gekehrt.